Sechstes Kapitel. Wo ist das Geschäft der Frau Wagenthaler? Aber kochen verlernt man doch nicht. Die erste Nacht in München und die erste Nacht in Wien. Frau Luise Lotte Körner hat ihre Tochter gerade noch in die winzige Wohnung in der Max-Emanuel-Straße bringen können. Dann musste sie sehr ungern und sehr schnell wieder in den Verlag fahren. Luise hat sich kurz in den Zimmern umgesehen, dann geht sie einkaufen. Wo ist jetzt bloß das Geschäft von der Frau Wagenthaler? Das hat mir Lottchen gar nicht so genau erklärt. Nanu, machst du auf der Straße Schularbeiten, Lotte? Heute sind doch noch Ferien. Grüß Gott, kommst mit? Ich muss zur Frau Wagenthaler Suppengrün kaufen. Na klar, komm ich mit. Luise hängt sich bei der anderen ein. Wenn sie wenigstens wüsste, wie das sommersprossige Ding mit Vornamen heißt, und lässt sich von ihr, ohne dass sie es merkt, zum Laden von Frau Wagenthaler lotsen. Als der Einkauf erledigt ist, erhalten die Mädchen von der Frau Wagenthaler je einen Bonbon und außerdem den Auftrag, der Frau Körner und der Frau Habersetzer einen schönen Gruß auszurichten. Da fällt der Luise ein Stein vom Herzen. Endlich weiß sie, dass die andere die grässliche Annie Habersetzer sein muss. Ehe ich es vergesse, Annie, dreimal war ich mit dir böse, wegen der Ilse Merk und so. Du weißt schon. Das nächste Mal bin ich dir nicht bloß böse, sondern... Das werden wir ja sehen. Gleich morgen werden wir das sehen. Die ist wohl in den Ferien übergeschnappt. Luise hat sich eine Schürze von der Mutter umgebunden und rennt in der Küche verzweifelt zwischen dem Gasherd und dem Tisch hin und her, auf dem das Kochbuch aufgeschlagen liegt. Wie viel Salz sollte ins Nudelwasser? Ach ja, ein halber Esslöffel. Um Himmels Willen, gleich kommt Mutti nach Hause und ich bin nicht fertig. Du lieber Gott, das schaffe ich nie. Grüß Gott, Lottchen. Schimpf nicht mit mir, Mutti. Ich glaube, ich kann nicht mehr kochen. Aber Lottchen, kochen verlernt man doch nicht. Na komm, ich helf dir schnell. Endlich sitzen Mutter und Tochter im Wohnzimmer unter der Lampe und löffeln Nudelsuppe. Es schmeckt doch sehr gut, nicht wahr, Lottchen? Ja, wirklich? Na, die nächsten Tage werde ich selber kochen und du wirst schön aufpassen dabei, hm? Oh ja. Na fein, dann kannst du es bald wieder wie vor den Ferien. Vielleicht sogar noch besser. Ja, eben. Nach dem Essen waschen beide gemeinsam das Geschirr ab. Dann bringt die Mutter ihr Lottchen ins Bett. So, mein Herzblatt, nun schlaf recht gut und träum was Schönes, hm? Wenn ich nicht so müde bin, kommst du auch bald? Ja, gleich. Sobald du eingeschlafen bist, hm? Gute Nacht, Mutti. Ich bin ja so froh, dass du wieder daheim bist, Lottchen. Ich auch, Mutti. Sowohl im Restaurant als auch in der Küche des Hotels Imperial in Wien herrscht wohlwollende Aufregung. Der Liebling der Stammgäste und der Angestellten, die Tochter des Opernkapellmeisters Palfi, ist wieder da. Eben erscheint der Hofrat Strobel mit seinem Hund Pepperl. Schau, wer wieder da ist, Pepperl. Geh hin und sag dem Luisel grüß Gott. Ja, mei, kennst denn deine beste Freundin nicht mehr? Bloß weil sie ein paar Wochen auf dem Land war? Wozu reden die Leute eigentlich immer vom untrüglichen Instinkt der Tiere? Man kann nur den Kopf schütteln, gell, Herr Kapellmeister? Ja, da haben Sie recht, Herr Hofrat. Ich vergesse, Lösel, hier ist eine Eintrittskarte für die Oper. Heute Abend dirigiere ich Hänsel und Gretel von Humperdinck. Die Resi bringt dich ins Theater und holt dich nach Schluss wieder ab. Oh, kann ich dich von meinem Platz aus sehen, Vati? Freilich, Lösel. Und guckst du manchmal zu mir hin? Na, selbstverständlich. Und darf ich ein bisschen winken, wenn du guckst? Ich werde sogar zurückwinken, Lösel. Aber jetzt muss ich noch ein paar Stunden arbeiten. Im Atelier in der Ringstraße, du weißt ja, komponieren kann ich nicht zu Hause. Am Abend sitzt Lottchen in Luises schönstem Kleid in einer Rangloge der Wiener Staatsoper und schaut mit brennenden Augen zum Orchester hinunter. Wie wundervoll Vati im Frack aussieht. Plötzlich klappt die Logentür und eine elegante junge Dame rauscht herein, setzt sich an die Brüstung und lächelt Lotte zu. Guten Abend. Guten Abend. Der Kapellmeister Palfi verbeugt sich einige Male zum Publikum. Und dann sieht er zur Loge empor. Lotte winkt schüchtern mit der Hand, Vati lächelt zärtlich zurück. Plötzlich merkt Lotte, dass nicht nur sie mit der Hand winkt, sondern auch die Dame neben ihr. Die Dame winkt Vati zu. Vielleicht hat er ihretwegen so zärtlich gelächelt und gar nicht wegen seiner Tochter. Wieso hat Luise ihr nichts von dieser jungen Frau erzählt? Kennt Vati sie noch nicht so lange? Lotte notiert im Gedächtnis, heute noch an Luise schreiben, ob sie etwas weiß. Da beugt Fräulein Gerlach, so heißt die elegante junge Dame, sich zu Lotte hinüber und schiebt ihr eine Konfektschachtel zu. Willst du auch ein bisschen knuspern? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie vielmals, dass jetzt die Schokolade heruntergefallen ist. Ach, das macht nichts, Luisa. Dann hebt sich der Vorhang. Nach der Vorstellung wird Lotte von der mürrischen Resi abgeholt und nach Hause ins Bett gebracht. Ach, Resi, es war wunderschön in der Oper. So, ist ja fein. Sag, magst vielleicht noch was essen, Luisel? Nein, danke, ich hab keinen Hunger mehr. Oh, ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Ich bin ja so müde. Lotte vermisst den Gute-Nacht-Kuss der Mutter sehr. Aber noch bevor sie richtig traurig werden kann, ist sie fest und tief eingeschlafen.